Und schmeckt es besser? Geil, Mann. Schwör's dir. Eine Pizza Margarita, bitte. Du, ist das nicht mal Alexander? Keine Ahnung. Der Typ von 10 Jahren, ich bin hier. Keine Ahnung, Mann. Die Pizzeria, mein Essen schmeckt nur hier. Ach, send die Pizzeria, mein Essen schmeckt nur hier. So lecker, machen die besten Bäcker. Die Pizza ist so lecker, machen die besten Bäcker. Ach, send die Pizzeria, mein Essen schmeckt nur hier. Ach, send die Pizzeria, mein Essen schmeckt nur hier. Send die auf Platz 1, 3, 2, 1 und send die auf Platz 1. Pizza, Pizza, Pizza, ach send die Pizzeria, ach send die Pizzeria, mein Essen schmeckt nur hier, ach send die Pizzeria, mein Essen schmeckt nur hier. Einmal bei Sandy essen, wirst du niemals vergessen. Einmal bei Sandy essen, wirst du niemals vergessen. Ach, Sandy Pizzeria, mein Essen schmeckt nur hier. Ach, Pizza, Pizza, Pizza, ach, Sandy Pizzeria. Ach, Sandy Pizzeria, mein Essen schmeckt nur hier. Ich hab Auto gekauft, 5er, und verkaufe wieder mit guter Para. Ja, ist gut. Richtig gute Para. Hey, willst du einen 5er kaufen? Auto? Ein guter Preis. Auto?